Eine Leseveranstaltung für den Wissenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas, den Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattete, gab es jüngst in der nigerianischen Juche-Philosophie-Studiengruppe. Daran nahmen die Persönlichkeiten des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees, der Juche-Philosophie-Studiengruppe und der Abuja-Universität sowie die Massen teil. Auf der Veranstaltung wurde der TV-Erka-Film »Die Fahne der Partei der Arbeit Koreas« gezeigt.